Jetzt aber zugepackt, Kerls. Reißt euch zusammen! Herrgott nochmal, haltet euch ran! Jetzt! Jetzt! Wirf, Kikek! Hinein! Hinein! Wie Bergbäche strömte jetzt das Blut aus dem Leibe des abermals getroffenen Wals. Nicht mehr in Wasser, sondern in lauter Blut wälzte er sich. Die schrägen Strahlen der sinkenden Sonne spielten auf der großen Blutlache im Meer und spiegelten sie wieder in jedem Angesicht. Weißer Dampf stieg aus dem Spritzloch des verwundeten Tieres, während Starbuck, der nach vorn gesprungen war, seine Lanze warf. 3 Fuß tief drang sie in den Leib des Wals ein und Starbuck riss sie zurück. Er warf sie wieder und wieder. Nach jedem Wurf holte er die Lanze an ihrer Leine wieder ein. Langsam ermattete der Wal in seiner Abwehr. Die gingen längst seit an den mächtigen Leib. Starbuck langte weit über den Bug hinaus und bohrte seine lange Lanze immer langsam und vorsichtig immer tiefer in den Berg, als taste er nach einer goldenen Uhr, die der Wal etwa verschluckt hatte.